Kapitel 10. Das Aufklärungsgespräch und die ärztliche Gesprächsführung. Übung 10.2. Beispiel. Aufklärungsgespräch Carsten Weber. Das Ergebnis der Fallbesprechung von Frau Dr. Fiori mit ihrem Oberarzt ist, dass eine intravenöse Lysetherapie bei einem Verdacht auf einen zerebralen Infarkt rechtshemisphäriell durchgeführt werden soll. Nun muss Frau Dr. Fiori ihren Patienten Herrn Carsten Weber über den geplanten Eingriff aufklären und sein Einverständnis einholen. Herr Weber, wir haben jetzt die CT-Aufnahmen Ihres Kopfes angesehen. Darauf können wir keine Blutung erkennen. Bisher zeigen sich auch noch keine eindeutigen Folgen eines Schlaganfalls. Aufgrund Ihrer Symptome sind wir uns aber sicher, dass Sie einen Schlaganfall haben. Da Sie rechtzeitig gekommen sind, zeigt dieser sich noch nicht im CT-Bild. Ein Schlaganfall, ja? Was bedeutet das? Ein Schlaganfall wird hervorgerufen durch ein Blutgerinnsel in einer Arterie, die das Gehirn versorgt. Wenn das Hirngewebe zu lange nicht mehr mit Blut und somit mit Sauerstoff versorgt wird, stirbt es ab. Dann kommt es zu Funktionsausfällen und oft zu Behinderungen. Und was kann man da machen? Wir haben die Möglichkeit der Lysetherapie. Das ist eine Behandlung mit einem Medikament, das wir Ihnen als Infusion in die Vene geben. Dieses Medikament soll das Blutgerinnsel auflösen. Wir erwarten, dass Ihre Beschwerden sich dadurch zurückbilden. Heißt das, diese Schwäche wird wieder komplett verschwinden? Leider kann ich nicht vorhersehen, wie gut die Therapie bei Ihnen anschlagen wird und wie weit sich die Ausfallserscheinungen zurückbilden werden. Aber wir haben eine gute Chance, eine deutliche Verbesserung zu erreichen. Das klingt gut. Ich muss Sie auch über die Risiken dieser Therapie informieren. Bei einem von 10 Patienten kann es zu einer Hirnblutung kommen, die meist jedoch keine dauerhafte Verschlechterung nach sich zieht. Außerdem können unter der Behandlung der Blutdruck abfallen, allergische Reaktionen auftreten sowie Übelkeit und Erbrechen. Diese Nebenwirkungen können wir aber in der Regel auf der Schlaganfallstation medikamentös gut behandeln. Das mit der Hirnblutung klingt nicht gut. Jetzt bin ich unsicher. Wie soll ich mich entscheiden? Frau Doktor, was würden Sie machen? Die möglichen Vorteile der Lysetherapie überwiegen nach unserer Einschätzung die möglichen Nachteile. Aus diesem Grund rate ich Ihnen klar zu dieser Behandlung, vor allem da Sie eine relevante Beeinträchtigung durch den Schlaganfall haben. Außerdem haben Sie gute Chancen auf einen Behandlungserfolg, da Sie so rasch nach Symptombeginn zu uns ins Krankenhaus gekommen sind. Aber Sie sollten wissen, dass auch diese Behandlung nicht ganz ohne mögliche Nebenwirkungen ist. Gibt es denn Alternativen? Die wichtigste Alternative ist, auf die Lysetherapie zu verzichten. Denn auch ohne diese Behandlung können sich die Ausfallserscheinungen durch einen Schlaganfall wieder zurückbilden. Oft bleibt aber eine schwerere Behinderung zurück, als dies mit einer Lysetherapie der Fall gewesen wäre. Und gibt es vielleicht andere Medikamente, die keine Hirnblutung machen können? Die gibt es leider nicht. Tatsächlich können und müssen Sie jetzt nur entscheiden, ob Sie die Lysetherapie machen lassen wollen oder nicht. Nochmal. Trotz der auch bestehenden Risiken empfehle ich Ihnen, diese Behandlung machen zu lassen. Gut, ich bin einverstanden. Gut, dann bitte ich Sie, diesen Bogen zu unterschreiben. Darauf sind all die Punkte aufgeführt, die wir gerade besprochen haben. Unten willigen Sie mit Ihrer Unterschrift in die Behandlung ein. Frau Dr. Fiori gibt Herrn Weber den Aufklärungsbogen zur Lysetherapie der Klinik, um die Aufklärung und die Einwilligung auch schriftlich zu dokumentieren. Herr Weber überfliegt den Text und unterschreibt. Danach unterschreibt auch Frau Dr. Fiori und legt den Bogen zu den restlichen Unterlagen des Patienten. Herr Weber, bitte sagen Sie uns noch, wie schwer Sie sind. 85 Kilo ungefähr. Dann ruft Frau Dr. Fiori ihrem Krankenpfleger zu. Robert, machen Sie bitte einen Alteplase-Perfusor fertig. Mit 76,5 Milligramm, 7,7 Milligramm als Bolus, den Rest über eine Stunde laufen lassen. Krankenpfleger Robert hatte bereits alle Utensilien vorbereitet. Die Infusion ist schnell hergestellt und der Perfusor vorbereitet. Kurz darauf läuft die Lysetherapie.